sagt es laut, dass Gott die Liebe jeden Tag verkündet neu. Pracht der Erde, Glanz der Sterne, spricht, dass Gott die Liebe sei. Halleluja, welche Wahrheit, die kein Herz die ganz ermöst. Doch in Jubel, Harmonien singst, dass Gott die Liebe ist. Singt es froh, dass Gott die Liebe, so hat er die Welt geliebt, dass vom ewigen Tod zu retten er den einigen Sohn uns gibt. Halleluja, welche Wahrheit, die kein Herz je ganz ermöst. Doch in Jubel, Harmonien sind, dass Gott die Liebe ist. Selig Wort, Gott ist die Liebe, selig wer es selbst erfährt und mit Glauben Zeugen lieben, diesen Gott der Liebe ehrt. Halleluja, welche Wahrheit, die kein Herz je ganz ermöst. Doch in Jubel, Harmonien singt, dass Gott die Liebe ist.